Erster David versammelte wieder 30.000 ausgewählte Männer in Israel. Zweiter dann ging David mit seinen Leuten nach Baal in Juda. Er wollte die Lade Gottes von dort holen. Dritter, sie luden die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Sie brachten sie aus dem Haus von Abinadab. Ussa und Ahio, Abinadabs Söhne, führten den Wagen. Vierter, Ussa ging neben der Lade Gottes. Ahio ging vor der Lade. Fünfter, David und alle Leute aus Israel tanzten vor Jahwe. Sie tanzten mit großer Freude und sangen Lieder. Sie spielten Zithern, Harfen, Pauken, Schellen und Zimbeln. Sechster, sie kamen zum Dreschplatz von Kidon. Die Rinder stolperten. Ussa streckte seine Hand zur Lade Gottes aus und hielt sie fest. Siebter, Jahwe wurde sehr zornig auf Ussa. Gott tötete ihn dort. Ussa starb, weil er die Lade berührt hatte. Er starb neben der Lade Gottes. Achter, David war nicht froh, weil Jahwe Ussa getötet hatte. Man nannte den Ort Peres Ussa. Dieser Name ist bis heute geblieben. Neunter, an diesem Tag bekam David Angst vor Jahwe. Er fragte sich, wie kann die Lade Jahwes zu mir kommen? Zehnter, David wollte die Lade Jahwes nicht in seine Stadt bringen. Er ließ sie zum Haus von Obed-Edom aus Gad bringen. Elfter, die Lade Jahwes blieb 3 Monate im Haus von Obed-Edom aus Gad. Jahwe segnete Obed-Edom und seine ganze Familie. Zwölfter, man sagte König David, Jahwe hat Obed-Edoms Familie gesegnet. Er hat auch alles gesegnet, was Obed-Edom hatte. Das war wegen der Lade Gottes. David ging und holte die Lade Gottes mit einer Feier in seine Stadt. 13. Die Männer, die die Lade Jahwes trugen, gingen 6 Schritte. Dann opferte David ein Rind und ein fettes Kalb. 14. David tanzte auch mit großer Freude vor Jahwe. David trug dabei ein Leinenkleid. 15. David und alle Leute aus Israel brachten die Lade Jahwes hinauf. Sie jubelten und bliesen laut in Posaunen. 16. Die Lade Jahwes kam in Davids Stadt. Michal, Sauls Tochter, sah durch ein Fenster. Sie sah König David vor Jahwe springen und tanzen. Sie dachte schlecht über ihn. 17. Mann brachte die Lade Jahwes in das Zelt. David hatte das Zelt für sie gebaut. David opferte Jahwe Brandopfer und Heilsopfer. 18. Als David die Opfer beendet hatte, segnete er das Volk. Er segnete es im Namen Jahwes. 19. Er gab allen Leuten in Israel, Männern und Frauen, Brot, Fleisch und Traubenkuchen. Danach gingen alle Leute nach Hause. 20. David ging nach Hause, um seine Familie zu begrüßen. Michal, Sauls Tochter, kam David entgegen und sagte, der König von Israel hat sich heute nicht gut benommen. Er hat sich vor den Dienerinnen seiner Leute entblößt. Er hat sich wie ein einfacher Mann gezeigt. 21. David antwortete Michal, ich will vor Jahwe tanzen. Jahwe hat mich ausgewählt. Er hat mich vor deinem Vater und seiner Familie ausgewählt. Er hat mich zum Anführer über sein Volk Israel gemacht. Ich will vor Jahwe spielen. 22. Ich will noch einfacher sein als heute. Ich will bescheiden sein. Aber die Dienerinnen, von denen du sprachst, werden mich ehren. 23. Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind. Sie hatte kein Kind, bis sie starb.